viel zu betrunken, sitz hier ganz allein. Verhalte mich wie Hedero, behandle mich wie Schwein. Ich weiß ja nicht, was ihr so denkt, doch ich denke nix. Echter Hammer, diese Brüste sind der Hit. Eigentlich bin ich ja homosexuell, aber trotzdem will ich es nicht da. Der Okto liegt am Strand, ich weiß, ich hab nix zu suchen hier oben ohne Bau. Trotzdem irgendwie Musik ist geil, die Frauen wunderbar. Meine Mutter hat mich immer schon gewarnt, in solchen Kneipen es viel zu viel getankt und ich bin breit wie ein Schloss und ich sag dir noch was, ich hab keinen Rost, diese Brüste sind der Hit, ich glaub ich nehm Pfund von mit. Die kleine hinten hier, die blonde und mir kurz nach, boah, was ist die geil, wenn ich nur hetero war, auch leider bin ich homosexuell, gib mir noch ein Bier, ja, die kleine nehm ich mit und der Kalburin hier bleibt hier. Frau, komm jetzt, bleib doch mal hier. Ich bin der Kenga und ich zahl dir jetzt ein Bier. Hey, ich nehm dich nachher gerne auch noch mit zu mir. Hey, nee, ich tu dir nix, ich nicht. Ich steh nicht auf sowas. Trotzdem find ich dich voll süß und so. Weg zu Weg, komm doch mal mit aufs Klo. Ich zeig dir da mal einen richtigen Elefant. Den Rüssel hab ich schon in der Hand. Los, komm, Kleine, komm halt mit. Mit den Weibern.